lasst es uns noch einmal wagen. So sammelt eure letzte Kraft, damit auch in diesen Tagen unser Traum wird einst vollbracht. Damit auch in diesen Tagen unser Traum wird einst vollbracht. Es darf der Hass uns nicht beenden, nicht zerbrechen unseren Bann. Wenn wir das Volkes Feinde kennen, ist der erste Schritt getan. Wenn wir das Volkes Feinde kennen, ist der erste Schritt getan. Kameradschaft darf nicht nur bleiben, nur ein Wort, das viel besagt. Dieser Halt muss uns hintreiben, bis zum Sieg zur Stärke taut. Dieser Halt muss uns hintreiben, bis zum Sieg zur Stärke taut. Daher schließt nun eure Reihen, schließt sie fest, der Kampf wird hart. Denn die Zukunft soll es sein, nur vereint sind wir so stark. Denn die Zukunft soll es sein, nur vereint sind wir so stark. Daher schließt nun eure Reihen, schließt sie fest, der Kampf wird hart. Denn die Zukunft soll es sein, nur vereint sind wir so stark. Denn die Zukunft soll es sein, nur vereint sind wir so stark.